Das Tote Haus. Kriminalhörspiel von Doris Gerke. Der Abend, an dem alles angefangen hat, ist mir noch genau im Kopf. Ich war vom Dienst nach Hause gekommen und hatte mich in den Hof gesetzt. Es war ein schöner Abend. Sommer eben. Ich war froh, den Quasselkopf Hornbichler endlich los zu sein. Und dann fing mein Alter an, rumzunölen. Na, wo soll ich nun hingehen? Trinkst du ein Bier mit mir, Fritze? Vater, dein wievieltes Bier ist das heute? Mach mal einen Moment Pause mit der Sauferei. Hast du eingekauft? Erzähl mir, was bei Henriette geredet wird. Fang du auch noch an, mit mir rumzumeckern. Es reicht doch, dass dir die Frau weggelaufen ist, nicht? Ist noch Bier im Keller? Woher soll ich das wissen? Marga ist mir nicht weggelaufen. Sie ist vor sich selbst weggelaufen. Darüber quatschen Sie also bei Henriette. Das hätte ich mir auch denken können. Nee, darüber nicht. Worüber dann? Kriege ich nur noch ein Bier? Ja, da ist noch Bier. Ich hole uns eine Flasche. Bring ein paar Flaschen mehr mit hoch, da kommt Carsten. Abend. Wieso rennt er weg, wenn ich komme? Er holt uns ein Bier. Zeig ab mir, Junge, wir trinken uns noch einen. Man weiß ja nicht mehr, wo man hingehen soll, seit die Kneipe dicht ist. Na, an ihn ist sie bestimmt nicht eingegangen, Vater Feldmann. Und? Wie ist die Stimmung im Lande? Na, wenn der Fritz meinst, dem geht's gut. Der vermisst nicht mal seine Frau. Ja, wenn er den Hof noch machen würde, dann würde er die Frau wohl brauchen. Ja. Aber so. Hast du den Hof versoffen oder ich, Abendkasten? Tolle Stimmung bei euch. Macht direkt Spaß, hier vorbeizukommen. Ist doch wahr. Den ganzen Abend greint er ja schon rum, bloß weil seine Kneipe nun auch noch dicht gemacht hat. Als ob ich was dafür kann. Du weißt doch ganz genau, dass der Hof nicht mehr zu halten war. Das hast du doch selber gesagt. Ja, Vater, ist ja gut. Tut mir leid. Und jetzt sei mal ein bisschen ruhig. Was gibt's Neues, Carsten? Och, nix. Doch. Im Haus vom alten Möller. Da wohnen jetzt welche. Ah, wurde auch Zeit. Ist dir mal aufgefallen, wie schnell Häuser tot aussehen, wenn niemand mehr darin wohnt? Der alte Möller, der hatte dir einen Zug am Leib. Vater! Na und? Wer ist da eingezogen? Kennt keiner. Irgendwelche Leute aus der Stadt scheint es. Der ist wohl dauernd unterwegs, man sieht nur sie. Wenn ich der wäre, ich würde sie nicht so oft allein lassen. Sieht also gut aus. Oh, kann man sagen. Na, was ist? Bockjagd ist auf. Hast du Lust? Sogar die Jagd ist weg. Alles ist weg. Vater, Lust schon, aber Zeit. Wir haben eine große Sache auf dem Schreibtisch. Geldwäsche. Deshalb fummelt auch das BKA dran rum. Da weiß man nie, auf welche Ideen die kommen. Na denn, viel Spaß. Ich hatte so gedacht, nächste Woche, wenn der Wind richtig steht. Ich rufe dich an. Danke fürs Bier. Schönen Abend noch. Kripo Unterstadt, Hornbichler, Apparat Feldmann? Ja? Ich kann meinen Apparat ganz gut selbst bedienen, Herr Hornbichler. Oh, ich dachte nur, Sie waren gerade. Es war nur die Kantine. Wo waren wir stehen geblieben? Man geht von der Annahme aus, dass hier im niedersächsischen Raum, ganz konkret im Umkreis von etwa 75 Kilometern, das Geld gewaschen wird. Unterlagen, die Kollegen in Palermo sichergestellt haben, lassen solche Schlüsse zu. Vermutlich handelt es sich um eine Kette von Diskotheken, die in den letzten Jahren entstanden sind. Die Diskotheken werden beobachtet. Grundstücks- und Gebäudeeinkäufe sollen dem BKA gemeldet werden. Unsere Leute... Sie sind gut, unsere Leute. Das sind in diesem Fall Sie und ich und ein paar Kollegen von der Schutzpolizei. Und ich habe, weiß Gott, noch andere Sachen am Hals. Der Göhrde-Mörder kann warten. meint das BKA. So, meint das BKA. Ehrlich gesagt, mir ist das langsam scheißegal. Also. Also, als erstes alle anderen Sachen fallen lassen. Das heißt, hinten anstellen, bis die Geldwaschaffäre völlig aufgeklärt ist. Dem organisierten Verbrechen muss das Handwerk gelegt werden. Zweitens. Ich gebe ja zu, dass es mir nicht besonders gut ging, damals. Ständig der angetrunkene Alte auf dem Hof. Die unbefriedigende Arbeitssituation. Das sterbende Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ich glaube manchmal, ich wäre ganz gern Bauer geworden. Jetzt gibt's nicht mehr Großbauern im Dorf. Wenn Carsten nicht wäre. Bewundernswert, was der aus dem Hof gemacht hat. Dagegen diese neu zugezogenen Städter. Bei denen gibt es nur zwei Sorten Augenausdruck. Die einen kriegen den nostalgischen Blick, wenn sie am Wochenende spazieren gehen. Und die anderen können an keinem alten Haus vorübergehen, ohne seinen Wert zu taxieren. Könnte ja sein, dass gerade mal wieder jemand pleite geht und man das Ding billig erwerben kann. Von welcher Sorte die Neuen in Möllers Haus waren, wusste ich noch nicht. Guten Abend, Fritz. Dich sieht man auch nur noch selten. Viel Arbeit, was? In der Zeitung stehen ja auch immer mehr Verbrechen. Und wenn man die Ausländer sieht... Und du glaubst natürlich alles, was in der Zeitung steht. Na und? Außerdem habe ich selbst Augen im Kopf. In den Rüben an der Straße nach Unterstadt sind nur noch Ausländer zugange. Den Rüben wird das egal sein. Und der, dem das Feld gehört, spart viel Geld dabei. Vielleicht sogar illegal. Ist die Frage, wer dann kriminell ist. Puh, so kann man es natürlich auch sehen. Und was kann ich nur für dich tun? Dann sei mir nicht gleich eingeschnappt, wenn ich hätte. Gib mir ein Brot. Butter brauchen wir auch. Und einen Kasten Bier. Und dann erzähl mal was von den Neuen. Die kaufen doch bei dir, oder? Sieh mal einer an. Neugierig bist du ja gar nicht. Schwarzbrot oder Graubrot? Graubrot. Ja, nun sag schon. Ist sie wirklich so hübsch, wie Carsten sagt? Ach, darüber kann man geteilter Meinung sein. Aber wenn man schwarze Haare mag und blaue Augen... Deine Frau war ja wohl blond. Egal welche Butter. Ja, egal. Aber sie kauft sowieso nicht ein. Meistens kommt er. Die beiden letzten Tage war gar keiner hier. Weißt du, was ich glaube, Fritz? Die haben gar kein Geld. Woher du das wohl wissen willst? Ja, was würdest du sagen, wenn dauernd jemand nur Nudeln und Tomaten mag und Margarine nimmt und dann noch den billigsten Dosenfisch? Und verheiratet sind die auch nicht. Da sind sie vielleicht klüger, als du denkst. Außerdem, woher willst du das überhaupt wissen? Von Gesine, mit der hat sie sich ja wohl angefreundet. Und du bist auch so einer, der nichts auf Anstand hält. Deine Frau wäre dir bestimmt nicht weggelaufen. Das geht dich nun wirklich nichts an. Also, was muss ich zahlen? Reichen 30 Mark? 2,70 zurück. Und nichts für ungut. Grüß Vater. Komm mal wieder vorbei. Hinterher habe ich mich geärgert, dass ich gefragt hatte. Bei Henriette etwas zu fragen, kann durchaus bedeuten, eine Lawine loszutreten, die ganz klein anfängt und am Ende wirst du erdrückt von deinen eigenen Worten. An dem Abend habe ich das Brot nicht gleich nach Hause gebracht. Ich wollte noch eine Runde mit dem Fahrrad machen, als Ausgleich für die Schreibtischhockerei. Natürlich bin ich auch am toten Haus vorbei. Das Haus sah immer noch tot aus. Nur im Giebelfenster stand ein Feldblumenstrauß, der war neu. Mit Gesine hatte sie sich also angefreundet. Mit Gesine bin ich zur Schule gegangen. Ihr Mann ist tot. Sie bewirtschaftet ihren großen Hof allein. Henriette möchte uns zu gern verkuppeln, aber Gesine und ich? Nein. Der Abend war warm, die Schwalben waren unterwegs. Auf dem Rückweg stand der Mond über dem Friedhof, obwohl es noch nicht richtig dunkel war. Vater war in der Küche eingeschlafen. Ich habe ihn ins Bett gebracht und bin selbst schlafen gegangen. Fritze! Na, wach doch auf, Fritze! Die suchen uns, die sind hinter uns her. Fritze, wach auf! Was ist los? Was soll der Krach? Die suchen was, Fritze. Was wollen die denn? Wir haben doch gar keine Pool. Wette, ich zieh mich an. Die werden doch nicht mitten in der Nacht Polen suchen. Puh. Wo sind meine Schuhe, verdammt? Geht das schon lange so? Was machen die denn hier? Hast du meine Schuhe in mein Bett geworfen? Ich dachte, wenn ich sie werfe, wirst du schnell wach. Na, was ist das, Fritze? Beruhige dich, Vater. Ich nehme das Rad und sehe nach. Ich will nicht hier mit dem Kachelach bleiben. Jetzt sei nicht albern, Vater. Da muss ganz in der Nähe was passiert sein. Wo ist das verdammte Handy? Da ist es ja. Halt den Hund fest. Wo ist die Taschenlampe? Ruhig, Hexe, ruhig. Die beiden gehen jetzt in die Küche. Du bleibst bei mir. Was ist das da? Oh mein Gott, das kommt raus bei der Raserei. Au! Verdammte Heckenrosen. Das Auto ist hin. Die Männer auch. Wo hab ich das? Nun mach schon, Hornbichler, bist doch sonst immer so schnell. Hallo? Kripo-Unterstadt Hornbichler. Passen Sie auf, hier hat es eine Verfolgungsjagd gegeben. Hubschrauber gegen GTI. Der GTI hat verloren, er liegt im Graben. Die beiden Insassen scheint es erwischt zu haben. Rufen Sie den Rettungsdienst und kommen Sie raus, um bei der Spurensicherung zu helfen. Sofort. Und der Hubschrauber? Soll ich das BKA informieren? Hat man Sie über einen Hubschrauber-Einsatz informiert, Herr Hornbichler? Nein, Chef. Ich dachte nur, wir sollten das BKA vielleicht informieren, dass wir einen Unfallwagen gefunden haben. Es ist Zeit bis morgen. Rufen Sie den Rettungsdienst und beeilen Sie sich. Ich warte hier auf dem Feldweg. Passen Sie auf, wenn Sie aus Richtung Unterstadt kommen. Sie erlauben, das ist ja nicht auszuhalten. Wo haben Sie denn das her? Beim Schützenfest neulich hat einer die Kassette billig angeboten. Die Musik... Musik würde ich das ja nur nicht gerade nennen. So. Also, die Berichte über den Unfall, liegen die inzwischen vor? Was die Spurensicherung und den Bericht des Notarztes angeht, ja. Es steht fest, dass sie zu schnell und ohne Licht gefahren sind. Dabei haben sie wohl die Kurve zu spät gesehen, fast keine Bremsspuren. Alles aufgenommen, der Bericht ist in Ordnung. Der endgültige Arztbericht ist noch nicht da, aber als Zwischenergebnis, beide nicht angeschnallt und am Unfallort gestorben. Und der Hubschrauber? Gibt es Anfragen vom Grenzschutz oder vom BKA? Nein, bisher nicht. Beim Grenzschutz habe ich angerufen. Man hat mir gesagt, sie hätten diesen Monat ihr Polen-Soll schon erfüllt. Und Vietnamesen gäbe es hier keine. Hat man Ihnen das wirklich so gesagt? Na, so ähnlich. Obwohl ich erst vor ein paar Tagen irgendwelche Schlitzaugen auf der Straße gesehen habe. Hornbichler. Und das BKA? Die halten sich bedeckt. Komisch ist, dass der Kollege am Telefon am Anfang von 3 Männern gesprochen hat. Es waren doch nur 2. Als ich deswegen nachgehakt habe, hat er sich verbessert. Dann war plötzlich nur noch von 2 die Rede. Irgendwann werden die den Fall ganz übernehmen. Wir werden dadurch nicht arbeitslos. Sind die Ergebnisse der Computeranfrage jetzt da? Wissen wir, wer die Toten sind? Dietmar Kress, genannt Mastino Didi, und Carlos Cela, der Spanier. Dieser Mastino Didi kommt aus der Zuhälterszene. Der Spanier soll wegen Drogensachen schon mal festgenommen worden sein. Man hat ihm aber nichts nachweisen können. Als einfachen Unfall können wir die Sache nun jedenfalls nicht mehr behandeln. Von einem Dritten hat das BKA geredet. Schon möglich, dass ein dritter Mann dabei war. Wenn wir den fänden. Hat das BKA was von Geld gesagt? Geld? Nee. Sie meinen, die könnten mit Kohle unterwegs gewesen sein? Mit Geld, ja. Im Auto haben wir nichts gefunden, bis auf diesen einen 500-Mark-Schein. Nehmen wir mal an, der dritte Mann sei verschwunden. Er könnte verletzt sein. So einen Unfall übersteht niemand unbeschadet. Hornbichler, versuchen Sie doch mal rauszukriegen, ob dieser Thäler immer allein gearbeitet hat oder ob er mit jemand zusammen war. Und entwerfen Sie ein Flugblatt. Gesucht wird ein Mann, Beschreibung lassen Sie noch offen, der in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch an irgendeiner Haustür von Rosbach oder Umgebung geklingelt und um Hilfe gebeten hat. Oder der sich ins nächste Dorf mitnehmen ließ, eventuell verletzt, Sie wissen schon. Im Grunde wusste ich vorher, dass die Kollegen mir nichts sagen würden. Es mag vielleicht komisch klingen, wenn ein Polizist vom Polizeistaat redet. Und natürlich haben wir auch keinen. Aber wenn ich einen von denen am Telefon habe, dann frage ich mich manchmal, wer eigentlich für wen da ist. Mag sein, dass ich diesmal empfindlicher war als sonst. Denn da waren ja auch noch die vom Grenzschutz und von der Ausländerbehörde. Und auf die bin ich gar nicht gut zu sprechen. Jedenfalls war ich der Meinung, dass wir mehr Chancen hätten, den dritten Mann zu finden als das BKA. Wir machten das Flugblatt und verteilten es an alle Haushalte und an die umliegenden Arztpraxen. Die Kollegen von der Schutzpolizei halfen uns dabei. Ich fuhr zum Toten Haus. Diese neuen wollte ich mir doch einmal ansehen. Ja, bitte? Guten Tag, mein Name ist Fritz Feldmann. Ich bin von... Singt sie nicht wunderbar? Kommen Sie doch rein, ich stell das Radio ab. Nicht ausmachen, bitte. Ich mag diese Musik sehr. Erinnert mich an meine erste Liebe. Ein Kripo-Mann mit sentimentalen Erinnerungen? Die einen fürchten sich, wenn wir arme Polizisten auftauchen, und die anderen machen sich lustig. Ich glaube nicht, dass ich mich vor Ihnen fürchte. Also, ich nehme an, dass Sie von dem Unfall gehört haben, der hier ganz in der Nähe passiert ist, nachts, vor 2 Nächten, um genau zu sein. Ja, im Laden hat man drüber geredet, aber solche Sachen interessieren mich nicht besonders. Was habe ich damit zu tun? Nichts, nehme ich an. Ich habe Ihnen das Fahndungsblatt nur deshalb persönlich vorbeigebracht, weil ich Sie kennenlernen wollte. Wirklich? Geben Sie es zu, Sie haben gewusst, dass Frank nicht da ist. Er ist unterwegs, um Arbeit zu suchen. Als wir hierher kamen, hat er geglaubt, er könnte hier als Architekt was finden. Aber man muss die Leute kennen, die was zu sagen haben. Haben Sie hier was zu sagen? Ich würde Ihrem Freund sicherlich keine Arbeit verschaffen. Entschuldigen Sie, das ist mir eben einfach so rausgerutscht. Eigentlich bin ich sonst... Also, im Grunde bin ich... Na klar. Im Grunde sind Sie ein ganz schüchterner, unbeholfener Polizist, der bei seinen Hausbesuchen nur hin und wieder harmlose Frauen verführt. Ich bin nicht schüchtern. Und Sie sind nicht harmlos. Ist das das Fahndungsblatt, was Sie da in der Hand halten? Kann ich mal sehen? Natürlich, deshalb bin ich... Was haben Sie mit Ihren Händen gemacht? Euch... Gegraben? Ich habe versucht, den Garten in Ordnung zu bringen. Manchmal wundert man sich, was Städter eigentlich aufs Land treibt. Und manchmal wundert man sich, wie feindlich die Leute auf dem Land den Zugezogenen begegnen. Dann meinen Sie mich? Ich glaube, ich möchte Sie wiedersehen. Einfach so. Um zu reden. Um Sie kennenzulernen. Aber deswegen sind Sie nicht hier. Nein. Wir fragen herum, weil wir annehmen, dass in dem verunglückten Auto ein dritter Mann gesessen hat. Diesen Mann suchen wir. Er könnte viel Geld bei sich haben, er könnte verletzt sein. Und gefährlich. Ich fürchte mich nicht so schnell. Hier war auch niemand mit viel Geld, leider. Was waren das denn für Leute in dem Auto? Hatten Sie irgendwelche Papiere bei sich? Nein. Aber wir wissen trotzdem, wer sie waren. Gefährlich genug, dass eine Frau nicht allein bleiben sollte, solange jemand von denen vielleicht in der Gegend herumgeistert. Haben Sie die schöne Zeichnung über dem Schreibtisch gemacht? Ja, das ist mein Beruf. Ich zeichne Buchumschläge, Illustrationen. Möchten Sie, dass ich Ihnen was zeige? Entschuldigung, ich habe Ihnen ja gar nichts zu trinken angeboten. Mögen Sie vielleicht ein Bier? Sehr gern, wenn ich nicht aufhalte. Aber nein, ich freue mich doch, wenn ich jemand meine Sachen zeigen kann. Warten Sie einen Augenblick. Ich hole die Blätter, an denen ich gerade arbeite. Das Bier ist dort im Kühlschrank? Ja, bedienen Sie sich. Hier, bitte. Sehen Sie. Vom schönen Schäfermädchen. Werden da nicht Illusionen über das Landleben geweckt? Meine Illustrationen gehören zu einer sehr schönen und sehr traurigen Liebesgeschichte. Das ist eine alte Sage aus Niedersachsen. Müssen schöne Liebesgeschichten immer traurig ausgehen? Ich glaube, das gehört zusammen. Und trotzdem lieben die Menschen sich immer wieder? Und trotzdem versuchen sie es immer wieder. An diesem Abend bin ich laut singend nach Hause geradelt. You go to my head. Das haben wir zweimal gehört. Oder dreimal? Mann, war ich aufgekratzt. Kripo-Unterstadt, Apparat. Hornbichler? Einen Augenblick bitte. Für Sie, Chef. Ja, hier fällt man. So, danke. Der Pförtner, ab morgen ist die Rathauskantine für 4 Wochen geschlossen. So, hat die Flugblattaktion etwas ergeben? Irgendwelche Hinweise? Nichts. Eine Frau hat angerufen und behauptet, bei ihr habe nachts jemand ins Fenster gesehen. Aber sie hat diesen jemand schon seit einiger Zeit beobachtet, kommt für uns also nicht in Frage. Und 2 Jungen, die wollten einen verdächtigen Schlafplatz in einem verlassenen Schafstall entdeckt haben. Ja, und? Ist das überprüft worden? Natürlich. Den Verdächtigen haben wir auch gefunden. Ein alter Bekannter. Einer, der es vorzieht, im Sommer über Land zu gehen, anstatt in Hamburg am Hauptbahnhof zu hocken. Harmlos. Der Mann ist wie vom Erdboden verschluckt. Dabei wissen wir jetzt sicher, dass ein Dritter im Auto war. Die Ergebnisse des Bluttests sind eindeutig. Man hat 3 verschiedene Blutgruppen am Unfallort festgestellt, aber eben nur 2 Tote. Und jetzt? Wie wollen wir weitermachen? Keine Ahnung, ich muss nachdenken. Sag mal, musst du das Radio unbedingt anhaben? Können wir nicht abends in Ruhe vor der Tür sitzen? Was machst du da eigentlich? Ich und dein Freund Carsten, wir machen zusammen ein Geschäft auf. So. Ich verkaufe am Tor seine Bio-Kartoffeln. An seinem Hof kommen zu wenig Leute vorbei. Na, dann pass mal gut auf, dass abends die Kasse stimmt. Da macht dir mal keine Sorgen. Dir wird es auch nicht schaden, hier im Dorf besser aufzupassen. Wieso? Wenn du öfter hier wärst und weniger hinter deinem Schreibtisch hocken würdest, dann wüsstest du wahrscheinlich was von dem Ausländer, der bei Henriette eingekauft hat. Was für ein Ausländer? Wann? Wie sah er aus? Spanier? Italiener? Ja, da bist du munter, was? Keine Ahnung, wo der herkam. Jedenfalls war heute Nachmittag einer bei Henriette. Ich fahr mal eben rüber. Und der hat da schon zu. Bei Henriette habe ich an der Haustür geklingelt. Sie hat mir den Mann beschrieben. Sie nahm an, er sei Italiener gewesen. Gut aussehender Italiener. Jedenfalls habe er pronto gesagt, und das sei ja wohl italienisch. Er hatte Zigaretten haben wollen, schwarze, aber die führt sie nicht. Natürlich kannte sie unser Flugblatt, aber sie hatte keine Verletzungen an ihm gesehen, kein Pflaster, keinen Verband, kein Humpeln. Er sei sehr schick gewesen und irgendwie komisch in den Augen. Ich weiß nicht, weshalb mir einfiel, dass der Fremde vorhaben könnte, zu Katharina zu gehen. Vielleicht war ich schon in diesem Zustand, in dem man alles, was geschieht, in einen Zusammenhang bringt mit der Person, die man begehrt. Wollte ich Sie warnen? Ach, Sie sind's. Ich dachte, der Mann von der Umzugsfirma sei schon da. Umzugsfirma? Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Hier wird ja gepackt. Sie sind doch gerade erst eingezogen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich wirklich sehr. Ziehen Sie wirklich um? Weshalb denn? Frank hat Arbeit gefunden. Katharina, wir wissen doch beide. Für mich hätte es nur einen einzigen Grund gegeben, hier zu bleiben. Ja? Ich kann ihn jetzt nicht allein lassen. Er war so glücklich am Telefon. Und ich? Ich bin dir nicht gleichgültig. Ich weiß es. Komm. Wir haben noch ein paar Tage. Frank kommt nicht hierher zurück. Ja. Die hatten wir. Und ich wollte diese Frau. Ich wollte sie unbedingt. Vielleicht hat sie es geahnt. Vielleicht hat sie nur diese Chance gesehen. Und ich? Hab ich gar nichts gesehen? Wenn Sie die Unterlagen jetzt sehen wollen, Chef? Ich habe den Eindruck, die vom BKA kommen schneller voran als wir, was? So, zeigen Sie mal her. Also, Haben die uns zur Verfügung stehenden Informanten bestätigt? Wieso tun die bloß immer so geheimnisvoll? Wissen ist Macht, Chef. Ah ja? Und ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, was? Bestätigt, dass in dem verunfallten Fluchtwagen 3 Personen gesessen haben. Sie führten einen Koffer oder einen kofferähnlichen Behälter mit sich, der groß genug war, um 800.000... Boah, das reicht für eine Weile. 800.000 D-Mark darin unterzubringen. Sowohl das Geld als auch der dritte Mann sind verschwunden. Bei diesem dritten Mann handelt es sich wahrscheinlich um einen italienischen Staatsbürger mit Namen Romolo Patagnani. Da liegt noch ein Umschlag, Chef. Sind 2 Fotos drin von diesem Patagnani und dann noch ein Giovanni Muri. Giovanni Muri? Was hat der noch mit der Sache zu tun? 3 im Auto und der 4. ist ausgeschickt, um das Geld zu suchen. Meint das BKA. Das soll dieser Giovanni sein. Wie spät ist es? 16:30. Ich mach Schluss für heute. Die Fotos nehme ich mit. Na, hast du gesehen, dass Gesine hier ist? Komm ruhig rein. Henriette. Tag, Fritz. Wie geht's? Was macht die Arbeit? Frag ihn lieber, was das Vergnügen macht. Was soll's denn sein heute? Ein paar Flaschen Sekt vielleicht? Tag, Gesine. Hör nicht auf sie. Sie hat ein Schandmaul. Außerdem bin ich dienstlich hier. So? Willst du uns festnehmen? Ich kann mir schon denken, was er will. Siehste, da hat er Fotos. Zeig mal. Mann, sieht der gut aus. Den kenne ich. Der war hier im Laden. Welcher? Na, der Schöne da. Was hat er denn verbrochen? Das soll sich erst rausstellen. Danke, Henriette. Und einen schönen Abend noch euch beiden. Du hast aber eilig. Warte, Fritz, warte einen Augenblick. Ja, Gesine, was gibt's? Hör mal, ich wollte nur mal fragen, ist bei euch zu Hause alles in Ordnung? Denk nicht, dass ich neugierig bin. Es ist bloß so, dass neulich... Ja, was ist? Nun sag schon. Also, Vater hat bei mir angerufen. Hat mich zu euch eingeladen. Er denkt wohl, wir beide sollten... Ich meine, vielleicht macht er sich Sorgen um dich? Der? Um sich macht er sich Sorgen. Ich werde mit ihm reden. Nimm es ihm nicht übel, Gesine. Er ist ein alter Mann und manchmal ein bisschen einsam. Und du, Fritz? Kommst du denn zurecht? Ich weiß nicht, wie das ist mit euch Männern. Seit Willi tot ist, ja, wie soll ich sagen, irgendwie geht's mir nicht schlecht. Ich würde mich für dich freuen, wenn du ebenso gut zurechtkommst, seit Marga weg ist. Wie man sich eben freut, wenn es einem Freund gut geht, verstehst du? Gesine, du bist schon in Ordnung und wir beide trinken bei Gelegenheit ein Glas Wein zusammen in aller Freundschaft. Ja? Mhm, in aller Freundschaft. Und sei nicht so streng mit dem Alten, er hat's nur gut gemeint. Mach's gut, Fritz. Fritz, es ist 10. Du willst doch nicht noch los. Wohin gehst du? Ich fahre noch eine Runde mit dem Rad. Kann sein, ich sehe mal bei Carsten vorbei. Was ist eigentlich aus der neuen Flugblattgeschichte geworden? Habt ihr den erwischt, der bei Henriette war? Nein, noch nicht. Ich sag dir was, die Bayern, die sind da viel besser. Die können jetzt jeden anhalten, ohne Verdacht. Da kommen die natürlich schneller voran. Früher bei Adolf... Sind wir uns nicht darüber einig gewesen, dass früher durchaus nicht alles in Ordnung gewesen ist? Ich fahr dann. Naja, da ist man schon ein Nazi, wenn man daran erinnert, dass wir mal andere Zeiten gesehen haben. Ich meine, mit den Verbrechern, meine ich. Ja, da ist man ein Nazi. Sehr richtig. Im Juni ist es hell bis 11. Der Wald war ein schwarzer Rand am Horizont. Über dem toten Haus stand ein sehr schmaler Mond. Ich konnte die Fledermäuse sehen, die um das Haus segelten. Ich wusste, dass der schöne Giovanni wieder auftauchen würde. Ich wusste nicht, ob sie auf ihn wartete oder ob ich sie vor ihm beschützen musste. Ich lag im Graben unter den Holunderbüschen und beobachtete die Straße. Im Giebel war Licht in den Fenstern. Es kam aus der Schreibtischecke. Wie gut ich das Zimmer kannte. Ich sah ihn die Straße heraufkommen, langsam, sichernd. Ich blieb liegen, bis er so nah war, dass ich seine Schritte hören konnte. Halt! Bleiben Sie stehen! Langsam! Halt dich an mir fest. So, komm, gleich haben wir es geschafft. Setz dich in den Sessel da. Ich hol dir ein nasses Tuch. Bleib ruhig sitzen. Das ist nur eine kleine Beule. Oh, mein Kopf. Komm her. Hilf mir aufstehen. Du bleibst sitzen. Möchtest du was trinken oder willst du dich hinlegen? Katharina, was ist? Du zitterst ja. Was ist los? Du fürchtest dich. Ich? Aber nein. Weshalb denn? Du hast auf ihn gewartet. Der Mann wollte zu dir. Woher kennst du ihn? Was wollte er hier? Ich habe nicht auf ihn gewartet. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil ich Geräusche gehört hatte. Ich habe nur Schatten gesehen, aber ich habe gewusst, dass du da unten bist. Ich bin runtergelaufen und da lagst du und hast dich nicht gerührt. Ich habe den anderen gar nicht mehr gesehen. Ich hatte solche Angst um dich. Katharina, sag mir, wo warst du in der Nacht vom 21. zum 22. Juni, in der Nacht, als das Auto verunglückt ist? Bitte, sag die Wahrheit. Was soll denn das? Ich war hier. Nein, warte, ich war bei Gesine. Ich bin mit dem Rad zu Gesine. Weshalb fragst du mich das? Ich weiß nicht. Komm her. Ich bin doch bei dir. Ja, habe ich gesehen. Nein, noch nicht. Ja, um 10:30, ich komme. Was ist das hier? Das sind die Fahndungsunterlagen. Die Großfahndung nach diesem Giovanni und dem anderen, wie hieß der noch? Romolo Patagnani. Richtig. Also die Großfahndung läuft, aber bisher ohne Erfolg. Wie vom Erdboden verschluckt, die Kerle. Und das BKA? Im Augenblick ist Funkstille. Und die Sache mit den Pferdemördern? Die Besprechung beim Chef? Die zwei Morde an den Jägern, ich weiß. Ich werde mich ab sofort darum kümmern. An der Geldwaschangelegenheit können wir sowieso nichts weiter tun als abwarten. Ich bin da am Ball, Chef. Ich frage nochmal beim BKA an und halte Sie auf dem Laufenden. Willst du nicht mein Bruder sein? Vater, hör doch auf damit. Man kann ja schon kaum noch was sehen vor Staub. Woher hast du den alten Teppich eigentlich? Von oben. Wie lange bist du eigentlich nicht oben im Haus gewesen? Hä? Weißt du eigentlich, wie viel Zimmer unser Haus hat? Wenn ich vom Dienst komme, habe ich weiß Gott keine Lust mehr, die Zimmer in diesem alten Kasten zu zählen. Wenn's dir zu einsam ist, nimm doch Leute ins Haus. Es soll ja Familien mit Kindern geben, die zu kleine Wohnungen haben. Türken vielleicht, was? Ja, wenn wir das Land noch hätten, dann wären sie gut zu gebrauchen, aber so... Das Land hast du nun mal nicht mehr. Fritze. Ich gehe dann. Fritze. Ja, Vater? Du weißt, dass die Leute im Dorf über euch reden? Du meinst Henriette, die redet über alles. Ist das ein Wunder? Die ganze Woche schon, jeden Abend mit dem Fahrrad los. Und wohin? Die Frau ist nicht alleine, auch wenn der Mann unterwegs ist. Aber Gott sei Dank ist es damit ja nun vorbei. Wieso? Will Henriette den Laden zumachen? Nee, bloß deine Freundin. Die ist ja nun weg. Was? Ja, das hat sie dir wohl nicht gesagt. Hä? Heute früh war der Möbelwagen da. Bei Henriette hat sie Brötchen geholt und Wurst. Für die Packer. Sie hat gesagt, ich glaube euch kein Wort. Nach Köln! Bis nachher. Sie hat gesagt, sie zieht nach Köln! Katharina! Katharina! Ja? Hier bist du. Was ist los? Wo sind die Möbel? Das kann doch nicht wahr sein. Wo willst du hin? Ich hab dir gesagt, dass wir weggehen. Du hast mir nicht geglaubt. Ich fahre jetzt. Ich hab nur noch auf dich gewartet. Ich wollte dich noch einmal sehen. Katharina, was willst du bei diesem Mann? Wir gehen doch zusammen. Du musst nicht hier im Haus bleiben. Du kommst zu mir. Wir haben so viele Zimmer bei uns. Es wird schön. Das Haus ist alt, aber es ist schön. Katharina. Ich liebe dich. Leb wohl, Fritz. Es ging mir nicht gut in den nächsten Tagen. Vielleicht auch deshalb nicht, weil langsam... sehr langsam mein Verstand zurückkehrte. Ich begann zu begreifen, dass da noch etwas anderes schiefgegangen war. Nicht nur die Liebe. Hier, die Kripo Köln. Nach Überprüfung aller Möglichkeiten lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die gesuchten Personen nicht nach Köln zugezogen waren. Daraufhin wurde die angegebene Möbelspedition aufgesucht. Dort wurde festgestellt, dass die Spedition den Umzug von Rosbach nach Köln tatsächlich getätigt hat. Allerdings wurde sie nicht beauftragt, die Möbel auch in einer Wohnung in Köln abzuliefern. Sondern? Der Auftrag der Möbelspedition lautete: Einpacken und Abholen sämtlicher Einrichtungsgegenstände aus dem Haus in Rosbach, Moorstraße 14, und Einlagern der abgeholten Möbel und Gegenstände bis auf Weiteres. Die Auftraggeber erklärten, eine Weltreise antreten zu wollen. Die Lagergebühr wurde für ein Jahr im Voraus entrichtet. Da ein Angestellter der Möbelspedition... Hallo, Fritz! Ja, du, hockst du hier ganz allein? Wo ist Vater? Das weiß ich. Ach so, im Sportverein haben sie einen gesucht, der ihnen heute Abend das Bier ausschenkt. Da ist er wohl hin. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Hast du gesehen? Überall sind die mit ihren Giftspritzen unterwegs. Tag und Nacht im Dienst der Chemieindustrie. Hey, Fritz. Du hast Besuch. Dein Freund Carsten sitzt neben dir. Er hat dir gerade was vom freien Bauernleben vorgeschwärmt. Entschuldige, ich war in Gedanken. So, mit Gift sind sie unterwegs. Mhm. Das ist nicht so wichtig. Bin froh, dich überhaupt mal zu treffen. Erzähl. Was ist los, hm? Habt ihr die Welt von den Verbrechern befreit? Sag mir lieber, wie es dir geht. Du siehst nicht gerade gut aus, wenn ich das so mal sagen darf. Doch nicht etwa wegen dieser Frau? Wenn du Katharina meinst, sie ist weg. Und deswegen bläst du Trübsal? Ich blase nicht Trübsal. Weißt du eigentlich, was hier vor ein paar Wochen passiert ist? Also Zeitung lese ich noch. Schon um deine Erfolge zu bewundern. Ja, und wegen der Marktpreise. Vom Totenhaus war in der Presse nicht die Rede. Und? Und da wohnten doch diese Leute. Ja, sie wohnte dort. Es könnte sein, dass ich inzwischen weiß, dass dort etwas geschehen ist. Etwas, das mit der Geldwaschsache zu tun hat. Frag die Frau. Du hast sie doch gut gekannt. Jedenfalls, was man so hört. Darüber haben sie sich bei Henriette das Maul zerrissen. Wenn sie weg ist, dann hat Henriette auch Schuld. Hör auf. Die war nicht für das Landleben gemacht. Das weißt du doch am besten. Was ist mit dem Haus? Es ging um viel Geld, oder? Ja. Hast du mal geträumt, du stehst vor einer Tür und weißt, wenn du sie aufmachst, wirst du etwas Entsetzliches sehen? Du willst die Tür nicht aufmachen, aber irgendetwas ist in dir, das zwingt dich. Ich träume nie. Frag die Frau. Wenn sie weg ist, kannst du sie suchen lassen. Durch Interpol, Europol und Rasterfahndung und Schleierfahndung und wie das Zeug sonst noch alles heißt. Es liegt nichts gegen sie vor. Du willst nicht, ja? Du willst die Tür nicht aufmachen, stimmt? Du hast Angst, sie könnte in die Sache verwickelt sein. Irgendjemand könnte begreifen, dass du in sie verliebt warst. Dass du zu verliebt warst, um zu bemerken, dass du bloß benutzt worden bist. Ach, hör schon auf, deine Fantasie geht mit dir durch. Was ist mit der Bockjagd? Ist es möglich? Na und? Was willst du jetzt machen? Ich müsste das Haus und den Garten durchsuchen lassen. Wenn du die Wahrheit wissen willst? Die Wahrheit ist die Wahrheit und nichts sonst. Und weshalb fürchtest du dich dann vor der Durchsuchung? Die Wahrheit ist eben auch manchmal verflucht schwer zu ertragen. Verdammter Idiot, kann der denn nicht aufpassen? Ja, da stehst du da mit deinem Trecker und guckst blöd. Diese Bauern können einem wirklich auf die Nerven gehen. Was ich Ihnen übrigens immer schon mal sagen wollte, Hornbichler. Es gefällt mir nicht, wie Sie über die Leute hier reden. Wie meinen Sie das, Chef? Ich glaube, Sie wissen ganz gut, wie ich das meine. Ich habe übrigens vorhin mit Ihrem Vater gesprochen. Er war am Telefon. Sie waren schon weg. Und natürlich haben Sie ihm erzählt, was Sie vorhaben. Naja, das ist noch nicht mehr zu ändern. Wissen Sie eigentlich, was uns an dem Haus erwartet? Können Sie mit einem Spaten umgehen? Nein, ich war noch nicht da. Was denn? Fahren Sie langsam, da vorne liegt das Haus. Da steht jemand am Zaun, Chef. Na, raten Sie mal, wer das ist. Na, Vater? Tag, Herr Feldmann. Wollen Sie uns bei der Arbeit helfen? Nee, das noch nicht gerade. Aber mal sehen, was ihr hier für Unfug treiben wollt. Wir treiben keinen Unfug. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl und werden das Haus und den Garten durchsuchen. Du kannst dich im Hof auf die Bank setzen und warten, bis wir fertig sind, aber mehr nicht. Kommen Sie, Hornbichler. Fangt im Garten an, da muss sowieso mal einer ran. Das ganze Dorf ärgert sich schon, wie das da aussieht. Was sucht ihr eigentlich? Es standen noch ein paar alte Möbel im Haus. Sie mussten schon drin gewesen sein, als sie das Haus gemietet hatten. Das Bett hatte sie mitgenommen. Ich war froh, dass ich es nicht sehen musste. Ich stand in dem fast leeren Zimmer, spürte ihre Haut, als läge sie neben mir. Und es kam mir so vor, als hätte ich sie erst jetzt endgültig verloren. Hornbichler, da hinten im Garten, unter dem alten Kirschbaum, haben Sie das Gras untersucht? Sieht von hier oben aus wie abgestochen und wieder aufgelegt. Fangen Sie da an. Das hätte ich euch gleich sagen können. Im Haus ist nichts. Aber wenn ihr unter dem Kirschbaum graben würdet, dann ist eine Stelle, die kommt mir komisch vor. Chef? Ich glaube, Sie haben richtig gesehen. Oh Gott. Ich glaube, ich habe meine erste Leiche gefunden. Die Leiche war nicht sehr tief vergraben. Wahrscheinlich liegt Hornbichler richtig mit seiner Vermutung. Ihre Kräfte haben nicht ausgereicht, um ein tieferes Loch zu machen. Zuerst war nicht ganz klar, wie er gestorben war, bis Hornbichler die Papierschere fand. Sie ist nachts unterwegs gewesen, hat das Geld in dem demolierten Auto gefunden und mitgenommen. Der dritte Mann war nur verletzt und ist ihr gefolgt. Sie wird sich zur Wehr gesetzt haben, als er sich das Geld holen wollte. Es ist nicht schwer, einen Verletzten zu erstechen, wenn Angst und Verzweiflung die Hand führen. Dieser Giovanni war es, der mich nachdenklich gemacht hat. Sie kannte ihn nicht, aber sie hatte Angst vor ihm. Weshalb? Mit dem wäre sie natürlich nicht so leicht fertig geworden wie mit dem anderen. Hornbichler ist in seinem Element. Wir haben eine internationale Fahndung nach den beiden ausgeschrieben. Er belauert das Faxgerät und nimmt Wetten an. Wann wird man sie festnehmen? Das tote Haus. Kriminalhörspiel von Doris Gerke. Es sprachen Fritz Feldmann, Christian Redl, Katharina, Ellen Schulz, Vader Feldmann, Ferdinand Dux, Hornbichler, Wolfgang Pregler, Carsten, Holger Malich, Henriette, Dagmar Laurenz und Gesine, Monika Barth. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Angelika Körber. Regieassistenz Gabriele Roche. Musik Gerd Anklam. Regie Corinne Frottier. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1997.